Angst. Ja, zu Anfang hatte ich mal echt Angst. Als ich auf dem Harz war, hatte ich mal Angst. Okay, aber heute Abend geht es um was anderes. Aber nicht nur. Nicht nur. Also dann würde ich euch jetzt begrüßen zu unserer Veranstaltung in der libertären Reihe, das andere Indien. Also es gibt ja ein Bild von Indien, das manchmal auch sehr romantisch verklärt ist. Oder was weiß ich, auch unterschiedlich ist. Und ich denke, wir wollen jetzt aber eher bevor. Also ich habe mir zumindest gedacht, dass heute den Vortrag etwas über soziale Bewegungen in Indien, auch welche, die auch vielleicht teilweise von den traditionellen, von der traditionellen indischen Kultur ein Stück weit wegführen. Aber nicht nur, aber wer wäre es eben, was du da zu erzählen hast. Okay, dann übergebe ich dir das Wort. Ja. Ich freue mich auf den heutigen Abend. Ja, danke schön, danke für die Einladung, danke für euer Interesse. Ich hoffe, ihr habt einen schönen, reichhaltigen Abend vor euch. Auch wenn jetzt nicht so viele gekommen sind, freue ich mich sehr. Ich werde erst ein bisschen das Buch vorstellen und dann habe ich einen Film mitgebracht über soziale Bewegungen. Wir können 1000 Filme zeigen. Ich habe einen Film mitgebracht, der hat damit zu tun, auf meiner letzten Indienreise, ist jetzt auch schon 4 Jahre her, 2020. Mitgenommen nach Indien aus der Anti-AKW-Bewegung vom Kashtur-Widerstand und bin in ein Gebiet gefahren, in dem in Indien selber für die indische Atombombe Uran abgebaut wurde und für indische AKWs. Die haben einen eigenen Atomkreislauf und das ist in einem sogenannten Adivasi-Stammesgebiet. Stammesgebiet heißt in Indien ungefähr 1 Milliarden Menschen, 200 Millionen davon sind sogenannte Unberührbare, die heißen heute Dalit. Dalit heißt übersetzt Ausgestoßene. Das sind die praktisch Unberührbaren, die man früher genannt hat im Kastensystem. Und dann das Kastensystem selber ist aber sozusagen vor 3000 Jahren durch Einwanderer sogenannter arabischer Stämme über den Hinduismus entstanden und die Ureinwohnerinnen, das sind die eigentlichen Stammesregionen, meistens im Süden, aber nicht nur unbedingt. Und Ureinwohnerinnen, die sind gar nicht im Kastensystem, die sind aber auch nicht Musliminnen oder andere Religionen, sondern sind animistische zum Teil, glauben die an Geister und so weiter. Und die sind halt sehr entrechtet, sind ungefähr 100 Millionen, also sehr viele. 1000 unterschiedliche Stämme und in einem Gebiet in der Nähe von Kalkutta, allerdings hier in Jamshedpur, dieser Region, in einem neuen Bundesstaat, den gibt es erst seit 5 Jahren, Jharkhand, ist ein riesiges Uranabbaugebiet auf dem traditionellen Land, das diesen Ureinwohnerinnen gehört hat und die mussten sich dann verdingen als Uranabbauarbeiterinnen und über deren Lebenssituation beziehungsweise auch über deren langsamen Tod geht der Film und über deren Widerstand. Und es soll ein bisschen zeigen, dass Atomenergie nicht nur irgendwie so eine Zukunftsproblematik ist, sondern heute schon Menschen tötet, allein schon durch den Uranabbau. Und der Austausch war im Grunde so, ich habe den Filme mitgebracht über den Widerstand in Kashtor, von Kashtor-Zügen. Und die haben mir zum Beispiel den Film, den wir jetzt zeigen, gebracht. Der ist gerade sogar, den ich mitgebracht habe, ist unterwegs gerade. Der ist eigentlich jetzt, war in Hannover, ist jetzt bei einer anderen Gruppe in Köln. Ich habe von einem Freund, der auch Kontakt zu der Region hat, jetzt eine Kopie mitgebracht noch. Und wir werden die Kopie dann sehen. Der Film hat ungefähr, dauert 60, 70 Minuten, ist in Englisch. Ich hoffe, es gibt keine Probleme. Und man meint Hindi mit englischen Untertiteln. Und was ich mit einem Aktivisten aus dieser Gruppierung ist hier im Buch ein Interview drin. Die letzte Reise, da war ich 3 Monate in Indien. Ich war öfter in Indien schon. Und da habe ich danach dann, zusammen auch noch mit ein paar anderen, aber das meiste geht auf die Reise zurück, dieses Buch im Verlag Grasrotsrevolution veröffentlicht. Das hat so mehrere Hintergründe. Vielleicht erstmal noch zum Buch selber. Das Buch hat im Wesentlichen zwei Teile. Das erste ist ein bisschen eine Geschichte, die ich jetzt euch auch vorstellen will, des anderen Indien, wobei viele Leute von einem anderen Indien reden und unter anderem Indien viele auch was anderes meinen. Also nur vom anderen Indien heißt nicht unbedingt, dass manche das Gleiche meinen, wovon ich jetzt spreche. Ich spreche von einem anderen Indien im Gegensatz zum herrschenden Indien, beziehungsweise zu dem, wie Herrschaft in Indien immer ausgesehen hat, ob es jetzt Kolonialismus war oder eben das nachunabhängige Regierungssystem und deren Politik. Und aber auch zum herrschenden Block gehört im Grunde eine starke, zum Beispiel eine starke Tradition orthodoxer kommunistischer Parteien, die in Indien sehr stark sind. Es gibt da fast die meisten und auch die mitgliederstärksten kommunistischen Parteien überhaupt auf der Welt. Aber die sind äußerst autoritär strukturiert. Die gehören auch im Grunde zu einem herrschenden Block und eine kommunistische Partei toleriert heute auch die gegenwärtige Regierung. Die Regierung ist eine bürgerlich oder sozialdemokratisch, die Kongresspartei unter Sonia Gandhi mit so einem vorgeschobenen Marionettenpräsidenten Singh, einem Sikh. Aber im Grunde hat die Sonia Gandhi das Sagen und dass die Regierung regieren kann, hängt davon ab, dass die kommunistische Partei M, wieso die M heißt, werde ich noch erzählen, das ist die wichtigste, die im Parlament toleriert. Und diese Tradition der kommunistischen Parteien, dazu werde ich auch was sagen, aber die zähle ich sozusagen zum herrschenden Indien. Das ist hier sehr unbekannt, die sind aber nur unbekannt, aber die sind für mich autoritär und deswegen zählen die zum herrschenden Indien. Und das andere Indien ist für mich ein libertäres, anarchistisches Indien, während andere, wenn sie über Indien auch berichten, zum Beispiel in sozialen Bewegungen, die kommunistischen Parteien eher zum anderen Indien zählen, einfach weil es hier sehr unbekannt ist, was die machen und so weiter. Es ist also immer auch eine Frage, wie definiert man sowas, anderes Indien, was ist da eigentlich drunter zu fassen? Und der erste Teil beschäftigt sich im Grunde mit zwei Traditionen, die zu dem libertären Indien gehören, das dann in die neuen sozialen Bewegungen Einfluss gefunden hat und heute ein Teil ist dieser Bewegung für eine andere Globalisierung, der Sozialforen, die ja abwechselnd immer in Europa und sogenannten Dritten Welt stattfinden. Üblicherweise in der Dritten Welt finden die in Brasilien statt, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, dem südlichen Bundesstaat Brasiliens. Und letztes Jahr, 2004, das habt ihr ja auch mitgekriegt, durch die aufsehenerregende Rede von Arundhati Roy, war in Bombay so ein Sozialforum. Und da sind im Grunde auch diese Vertreterinnen von Bewegungen, auch zum Beispiel der Stammesvölker, hingegangen und hat sich sozusagen das andere Indien getroffen und aber auch ausgetauscht und diskutiert. Ich werde das noch genauer darstellen. Aber im ersten Teil des Buches geht es im Grunde um die Geschichte und die selbstkritische Aufarbeitung der zwei wichtigen politischen Stränge, die libertäre Gehalte entwickelt haben. Und das ist einerseits die gandhianische Tradition und andererseits die Tradition der kommunistischen Häresie oder der Heretiker, würde ich es auch nennen. Also Leute, die aus einer kommunistisch, zum Teil auch maoistischen Bauernbewegung kommen und diese Kritik, diese Tradition allerdings in einer gewissen Weise aufgearbeitet haben, die eine Art Selbstkritik gegenüber der autoritären Tradition geleistet haben und durch die Selbstkritik heute zum anarchistischen Ansatz gekommen sind. Und das ist der erste Teil, also deren beider Selbstkritik, die gandhianische Tradition, da ist es auch so, im Grunde ist die gandhianische Tradition in Indien heute die Aktivistinnen sind äußerst alt und es ist sozusagen von der explizit gandhianischen Tradition eine ganz große Krise. Äh, Es gibt eine Lebendigkeit der Übernahme der Aktionsformen durch andere soziale Bewegungen. Aber man kann im Grunde sagen, die klassische kantianische Tradition, das muss man auch sehr hart sagen, ist tot in Indien. Und daran hat aber auch, es gibt sehr viele Gründe dafür. Es gibt eine ganz große Westernisierung, Modernisierung dieses Indien auf dem Weltmarkt als neuer Wirtschaftsgigant bis hin zu den Computerfreaks und so weiter, eine ungeheure Westorientierung, die gegen diese ganz traditionelle oder nicht traditionelle, aber ganz anders ausgerichtete, zum Beispiel aus dem Kantianismus kommende Industrialismuskritik, Modernisierungskritik, Zivilisationskritik natürlich geht, worunter ich auch einen Teil des anderen Indien fassen würde. Aber es gibt eine autoritäre Tradition im Kantianismus und die hat sozusagen die kantianische Bewegung in gewisser Weise kaputt gemacht. Und diejenigen, die eher die libertären Aspekte des Kantianismus aufrechterhalten, die sind heute nicht mehr in kantianischen Organisationen wie früher, sondern die sind in soziale Bewegungen gegangen, als Einzelleute mit ihrer Erfahrung und haben versucht, die kantianischen Aktionsformen, Traditionen in soziale Bewegungen einzubringen, die aber einfach mit Betroffenen zusammengearbeitet haben und nicht mehr wie früher in kantianischen Organisationen waren. Also es hat sehr lange nach der Unabhängigkeit zum Beispiel kantianische Organisationen gegeben und kommunistische Parteien. Und beide haben sozusagen ihre Geschichte, nicht beide, aber einzelne Fraktionen, selbstkritische und in eine libertäre Richtung gehende Traditionen, haben ihre Geschichte aufgearbeitet und dann sind sozusagen aus der kantianischen Tradition die Libertärsten und aus der kommunistisch-maoistischen Tradition die Libertärsten, die ihre Geschichte selbstkritisch aufgearbeitet haben, als Aktivistin mit ihrem Erfahrungsschatz in soziale Bewegungen gegangen. Und diese Auseinandersetzung von beiden Richtungen her machen die zwei Hauptaufsätze des ersten Teils von dem Buch aus. Sowohl aus der maoistischen Tradition, sehr beeindruckend, weil die im Grunde nicht nur ihre autoritäre Parteitradition, sondern die haben zum Teil in verschiedenen maoistischen Gruppen sich gegenseitig bekämpft, also nicht nur die Herrschenden bekämpft, sondern auch die Konkurrenzfraktion. Und aber auch zum Beispiel im Kantianismus hat es eine ungeheure Personendominanz gegeben, eine Abhängigkeit von Personen, die sehr viel an basisdemokratischen Ansätzen, die auch da waren, aber letztendlich kaputt gemacht haben. Und warum und wie da Perspektiven entwickelt worden sind. Das wird in den beiden Texten dargestellt. Das werde ich aber jetzt im Grunde ein bisschen zusammenfassend erzählen. Und der zweite Teil des Buches sind dann Interviews mit aktuellen sozialen Bewegungen, die es eben aktuell in Indien gibt und die Eingang gefunden haben in diese Bewegung für eine andere Globalisierung. Zum Beispiel die indische Atombewegung ist ein ausführliches Interview mit einem, der seit Jahren da drin ist. Indische Atombewegung heißt auch immer nicht nur die indischen AKW-Bewegung, sondern auch die Bewegung gegen die Atomtests, die Ende 98, 99, also Ende letzten Jahrzehnts in Indien gemacht worden sind und die in der Nähe der pakistanischen Grenze. Und ihr habt es ja bis in die letzten Jahre sicher noch mitgekriegt, dass sowohl Pakistan Atommacht ist wie Indien und es da zum Teil ja in kriegerischen Zeiten. Jetzt durch die neue Regierung ist gerade ein bisschen eine Entspannung eingetreten, was sehr wichtig ist. Und nicht zuletzt auch durch diese sozialen Bewegungen befördert, weil die, was weiß ich, wie ähnliche Gruppen, meinetwegen israelisch-palästinensische Freundschaftsgruppen es manche gibt, hat es eben auch indisch-pakistanische Freundschaftsgruppen gegeben und Versuche, in gegenseitiger Solidarität diese Atompolitik und diese Eskalation zu bekämpfen. Da geht ein Interview drüber, dann geht eins über die Adivasis, also die Stammesbewegung, auch wo wir jetzt den Film sehen, im Grunde ist da ein Interview drüber. Dann gibt es drei Interviews zur indischen Frauenbewegung mit regionalen Ausprägungen. Eins über Westindien in Bombay, über die gandhianisch beeinflusste Frauenbewegung. Also sozusagen hier ungefähr ist die klassische Hochburg des alten Gandhianismus. Und diejenigen, die sozusagen neu rausgegangen sind in solche neue soziale Bewegungen, da sind viele Gandhianerinnen aus gandhianischen Organisationen in den letzten Jahren, Jahrzehnten, in Frauenbewegungen, Frauenansätze. Zum Beispiel in Ahmedabad gibt es eine Frauenbank, von Frauen aufgebaut für prekär arbeitende Frauen, die weder lesen noch schreiben können. Und die tragen sozusagen, wenn sie irgendwie Straßen zusammenkehren und so weiter, ihre paar Rupies, die sie da verdienen, auf die Bank und es wird sozusagen ihnen selber vermittelt, zum Teil über Farbsysteme, wie viel Geld sie da jetzt sparen und es wird ihnen sozusagen, sie werden nicht übers Ohr gehauen. In anderen normalen Banken, zum Beispiel in Indien, ist es vielerorts so, dass Frauen gar kein Recht haben, Konten zu eröffnen und so weiter und so fort. Also haben sie sich selber organisiert. Und es ist ein Riesending, Seva heißt es, und hat gleich 250.000 Mitglieder. Also es ist ja immer so ein Problem, wenn es da kleinere, oft auch nur regionale Bewegungen gibt, dann heißt es aber trotzdem, dass da oft gleich Hunderttausende mit dabei sind. Oder aber auch, wenn es Bewegungen gibt, die von irgendwelchen Regierungsmaßnahmen betroffen sind, dass die auch gleich zu Hunderttausenden bedroht und betroffen sind. Also das ist immer gleich eine riesen Bevölkerungszahl. Deswegen sind die Projekte ungeheuer anregend und auch also ein enormes Lernfeld auch für uns, weil ein ganz großer Erfahrungsschatz von ganz vielen Beteiligten immer mit dabei ist. Dann gibt es ein weiteres Interview mit einer Frauenzeitung in Delhi, wo es eher um die gesamtindische Frauenbewegung geht, und eine in Kalkutta, wo es ein bisschen um Geschichte und Probleme geht der Frauenbewegung, hinduistisch ausgerichtet, muslimische Frauen. Dann gibt es ein Interview über den sehr bekannt gewordenen, vor allem weil die Arundhati Roy da mitmacht, im Kampf um den Widerstand gegen Narmada-Staudammprojekte. Narmada ist ein riesen Fluss, und zwar, der ist ungefähr hier, beginnt er, und fließt nach Westen und geht hier ins Meer. Das ist die Narmada, das ist einer der drei, vier großen Flüsse in Indien. Und der wird seit ungefähr 20 Jahren für Stromgewinn und hauptsächlich für Bombe oder große Millionenstädte gestaut. Und zwar mit insgesamt 3000 Staudammprojekten entlang des Flusses, vielen kleinen, 30, 40 ganz großen. Und da es dann Stauseen gibt und ganz viele, viele Dörfer und Städte da in der Gegend sind und das Wasser gestaut wird, heißt es praktisch, dass über hunderttausende Leute da ihr Dorf und ihre Lebensgrundlage im Grunde verlieren. Der indische Staat ist pleite, das ist ja nicht so wie in Europa. In Indien zahlt praktisch niemand Steuern, also es gibt praktisch nur so 10, 20 Millionen Steuern, die haben also praktisch als Staat kaum Steuereinnahmen. Und trotzdem wird das im Grunde staatlich gemacht, aber weil der indische Staat pleite ist, wird es praktisch finanziert von internationalen Multis. Und ich war da in dem Maheshwar-Damm, einem Riesendamm, ungefähr hier in der Gegend. Hier, da steht auch ein kleiner Ort Maheshwar. Du siehst schon mal nichts. Der ist hier, der wurde also von einem deutschen Konsortium, hauptsächlich von der Hypovereinsbank finanziert. Die sind zum Teil international, Weltbank, internationale Konzerne von überall her, je nachdem, an manchen Stellen investieren eben die aus dem und dem Land. Und da war eben vor allem die deutsche Gesellschaft dabei. Deswegen habe ich da ein Interview mit den Leuten, die da die Widerstandsbewegung gemacht haben. Und dann haben wir noch ein Interview über ökologische Probleme in Indien aus der Region Goa, hier Südindien. Das ist ungefähr das Buch. Das Buch selber ist Ende 2000, Anfang 2001 erschienen. Es ist fast schon ausverkauft. Es sind einige der letzten Exemplare. Also es ist jetzt sozusagen nicht das Allerneueste, sondern eher sozusagen vielleicht die Endveranstaltung. Was auch ganz gut ist, weil die Interviews, die enden natürlich 2001 und irgendwann sind die dann auch nicht mehr aktuell. Deswegen ist es schon ganz gut, wenn die jetzt auch verkauft sind. Aber viel gibt es. natürlich damit bezweckt werden sollte, auch wir als Graswurzelrevolution, gewaltfreier Anarchismus, hat natürlich auch immer eine bestimmte Form zu fragen, wie sieht eigentlich jetzt internationale, transnationale Solidarität aus, wohin soll das führen, wie kann das heute gemacht werden. Und da sind wir im Grunde durch Zeitungsartikel, aber auch durch solche Publikationen sehr stark dafür, sich in die Bewegung für eine andere Globalisierung einzubringen. Und meiner Ansicht nach ist das in Deutschland weit ins Hintertreffen geraten. Ich selber wohne in Marseille in Südfrankreich seit 4 Jahren. Und da ist es nicht nur jetzt wegen Genua oder diesen Auseinandersetzungen, die es da gegeben hat, sondern auch drumherum. Zum Beispiel kurz nach Genua war eine Demo in Florenz mit 500.000 Leuten, dann kurz danach in Barcelona 300.000 Leute. Also die Region, zum Beispiel norditalienische Städte, Südfrankreich mit Larsac, wo da José Bové herkommt, die Confédération Paysanne, die da Aktionen machen, bis hin Nordspanien, Barcelona. Das ist sozusagen die starke Schiene der europäischen Antiglobalisierungsbewegung. In Frankreich haben die einen eigenen Begriff dafür, dass wir keinen haben, ist auch schon bezeichnend. Da heißen die Alter Mondialist, also Alter-Globalisierung vielleicht, sowas. Also es ist ein eigentlich stehender Begriff für die Bewegung. Und die haben keine Probleme, innerhalb von 1-2 Monaten 200-300.000 Leute auf die Beine zu bringen. Jederzeit. Auch für direkte Aktionen, wie sie bei G8-Gipfel in Evian waren und so weiter. Es war massenhaft. Es waren Zeltdörfer von einem Ausmaß, wie ich sie selbst zu Anti-AKW-Zeiten, wo hier Tausende bei Zeltdörfern oder Aktionscamps waren, noch nie gesehen habe. Das ist also für mich ein sehr positives, insgesamt, obwohl es da natürlich viele Probleme gibt, aber insgesamt eher positiv zu bewertende und emanzipative Bewegung. Und ich finde, es sollte, wenn über internationale, transnationale Solidarität nachgedacht wird, sich in solche Diskussionen eingeklinkt werden. Und ein Versuch, dazu auch einen Beitrag zu liefern und Bewegungen, die in der neuen Bewegung eben für eine andere Globalisierung eine Rolle spielen, die vorzustellen, dazu soll das Buch dienen. Wir haben auch noch zu Lateinamerika ein anderes Buch rausgebracht. Ich habe auch noch irgendwo unser Verlagsprogramm da, das habe ich jetzt gar nicht ausgelegt, werde ich aber dann gleich noch tun. Da ist es mit drin, da geht es dann zum Beispiel um die Bewegung in Südamerika, vor allem Chiapas, aber auch zum Beispiel brasilianische Landlosenbewegung, Semterra, wird dadurch jemand vorgestellt, der die ganzen 90er Jahre in diesen Landlosenbewegungen, Landbesetzungsbewegungen auch dann mitgemacht hat. Und das Wichtige an der neuen Bewegung ist eigentlich, dass die nicht mehr nach dem Muster früherer auch meist nationaler bewaffneter Befreiungsbewegungen agieren, sondern dass die sozusagen meiner Ansicht nach historisch weitergegangen sind und eigentlich von unserer Richtung her, vor allem libertärer Richtung her, eigentlich progressiver Richtung. Natürlich gibt es alle möglichen Formen von Sozialpolitik, reformistischer Politik, die natürlich da auch Fuß fasst. Aber im Wesentlichen ist es eine Konzeption, die was anderes will, aber nicht mehr auf dem Wege, sozusagen über nationalistische Bewegungen in einem Land die Herrschaft oder die Staatsapparate zu übernehmen, ob jetzt auf parlamentarischem oder auf revolutionär bewaffnetem Wege, sondern das sind eigentlich alles nicht gesamtnationalistische Bewegungen. In Indien zum Beispiel, alle diese Bewegungen sind regionale Bewegungen. Da ist keine Bewegung da, die jetzt sozusagen eine indisch-nationalistische wäre. Alle sind sozusagen, zum Beispiel hier, wenn es da die Stammesvölker sind, die sich gegen Uranabbau wehren, dann haben die Verbindung in 2 Richtungen. Einmal die anderen Stammesbevölkerungsgruppierungen, die aber zum Teil durch ganz andere Sachen bedroht sind. Die sind dann in anderen Regionen nicht durch Uranabbau, sondern vielleicht durch Waldabholzung, Forstprojekte, weil die oft in entlegenen Regionen sind, bedroht. Und dann nehmen die sozusagen als Stammesbevölkerung Kontakte dazu auf. Oder sie sind zum Beispiel hier wegen Uranabbau auch noch mit Gruppierungen, heißt zum Beispiel eine Widerstandsbewegung Mines, Mineral and People. Das sind im Grunde alle Bergarbeiterinnen, Abbauarbeiterinnen, die sich organisieren, zum Teil in Gewerkschaften. Und dann sind sozusagen aus diesen Stammesbevölkerungsgebieten, wo wir den Film vielleicht noch sehen werden, eben welche, die sind in der Bergarbeiterin, Gewerkschaftsbewegung und andere sind in der Stammesbevölkerungsbewegung. Aber keine ist sozusagen eine indienweite Bewegung. Es gibt lose von diesen sozialen Bewegungen, gibt es lose Föderationen, lose Zusammenschlüsse. Zum Beispiel einen Zusammenschluss gerade dieser eher libertär orientierten Bewegung heißt die National Alliance of People's Movements. Die ist ganz indienweit organisiert, aber das ist im Grunde nur eine Föderation und belässt die Autonomie bei den regionalen Bewegungen natürlich. Und die Namada-Bewegung zum Beispiel, die funktioniert so, da sind entlang praktisch jedes Staudammprojektes sind Aktionsbüros, da kommen zum Beispiel so Mittelstandsaktivistinnen aus Städten, Jugendliche oder eben Aktivistinnen, die auch aus früheren Traditionen waren, sei es gandhianische Tradition, sei es maoistische Tradition, und diese Art Selbstkritik, zu der ich noch kommen werde, geleistet habe, die gehen dahin, das sind sozusagen die Aktivistinnen. Und dann gibt es sozusagen die Betroffenen, also die Leute, die da in den Dörfern oder Städten leben, die überschwemmt werden sollen. Und dann machen die zusammen Aktionen. Und für mich war das sehr beeindruckend, als ich dort mal war, gerade Seattle gewesen. Und also das, was da gegen die Weltwirtschaftsgipfel in Seattle gelaufen ist. Und da waren sozusagen die Aktivistinnen in einem Dorf, war ich auch mit in einem Dorf, es hat Dorfversammlung gegeben. Und dann haben die Aktivistinnen berichtet, was in Seattle gelaufen ist. Und haben auch zum Beispiel versucht, den Dorfleuten zu vermitteln, warum der Staudamm nur gebaut werden kann, weil internationale Konzerne das Geld geben und so weiter. Und diese Aktivistinnen, die haben da gelebt, die haben Büros gehabt, da haben die übernachtet, die sind also praktisch monatelang da nicht weggegangen und haben zusammen mit den örtlichen Leuten Aktionen organisiert. Aktionen, es war so zum Beispiel, im Wesentlichen sind die Aktivistinnen aus kantianischen und maoistischen Traditionen gekommen und es hat einen Konsens, eine Übereinkunft gegeben bei der Aktivistinnen-Tradition, dass man auf Satyagraha-Aktionen sich einigt. Das heißt, es werden sozusagen von beiden Traditionen her die Aktionsform direkte gewaltfreie Aktion, die wird benutzt, sodass man sich sozusagen nicht in die Haare kriegt, keinen Streit hat über bewaffnete oder nicht bewaffnete Kämpfe. Und das war die Übereinkunft der Aktivistin und so ist im Grunde diese Bewegung auch so entstanden. Es hat sich auch im Grunde auch so angeboten und die wesentliche Aktionsform, die war, die ganzen Dörfer sind bei Flutungen von Staudämmen, also wenn die gebaut waren, hat es Versuche gegeben, die Bauarbeiten zu verhindern. Wenn manche Staudämme sind verhindert worden, manche sind nicht so hoch gebaut worden, wie sie ursprünglich gebaut wurden, manche sind auch fertig geworden und dann gab es Flutungen, dann sind die zum Beispiel in Dörfern geblieben und sind einfach tagelang, für mich total beeindruckend, stehen geblieben mit dem Wasser bis zum Hals und sind drin geblieben und wurden dann zum Teil geräumt und so weiter und es wurde halt sozusagen geflutet, bis alle am Hals waren. Und dann wurde gestoppt oder auch nicht. Also es war sozusagen, dann war natürlich die Frage, wird darüber berichtet, Presseberichterstattung. Und die Namada-Bewegung ist ja auch durch die Bewegung für eine andere Globalisierung ziemlich bekannt geworden. Und zum Beispiel innerhalb der Auseinandersetzung hat sich die Weltbank dann zum Beispiel irgendwann als Finanzier zurückgezogen. Also es hat schon in der Bewegung einige Erfolge gegeben. Andere Staudämme sind auch gebaut worden. Und das hat sich aber über 10, 15 Jahre hingezogen. Und die Aktivistinnen selber, die haben, das war ganz wichtig, und das ist auch ein ganz wichtiger Diskussionspunkt gewesen, immer, die haben kein Geld angenommen, das war die Bedingung und die Übereinkunft in der Bewegung, die sollten sozusagen von den Dörfern durchgefüttert werden. Also wenn die sozusagen, das ist immer ein Grundproblem aller sozialen Bewegungen in den Aktivistinnen sind immer Intellektuelle, kommen aus der Stadt, aus dem Mittelstand. Es ist auch ganz egal, wo die herkommen. Die kommen aus einer Mittelschichtsfamilie, haben dann studiert und so weiter und sind Intellektuelle. Ob sie Kantianerin sind oder ob sie Marxistin sind. Oft haben sie als Marxistin eine marxistische Ausbildung und so weiter. Und treffen oft auf Betroffene, die eben entweder geringe Ausbildung oder sogar analphabetisch sind, sodass es eigentlich immer, und das gehört aber zu deren Aufarbeitung der Geschichte, die sind sich wenigstens darüber bewusst, über das Problem, immer eigentlich in sozialen Bewegungen in Indien den Gegensatz gegeben hat zwischen städtischen Führungspersonen, die aufs Land gegangen sind, ein bestimmtes Konzept angeboten haben und mit dem Konzept dominiert haben. Und das ist im Grunde die traditionelle kantianische Tradition, die traditionelle maoistische Tradition, die eher in Ostindien eine Rolle gespielt hat. Und auf dem Land zum Beispiel einfache Leute oder auch Stammesgesellschaften, andere Leute, Betroffene, die da waren, haben mehr oder weniger, wurden mehr oder weniger oft auch instrumentalisiert oder hatten mehr oder weniger auch wenig zu sagen. Sodass die, als sie es aufgearbeitet haben bei der Narmada-Bewegung, sich dem wenigstens bewusst waren, und dann sozusagen sich selber als Aktivistin Bedingungen gestellt haben. Eine Bedingung war zum Beispiel, dass sie nichts bezahlt kriegen, dass sie in der Region, wo ein Staudamm gebaut wird, von dem Dorf, das betroffen ist, oder von der Gemeinschaft, die betroffen ist, durchgefüttert werden müssen. Das heißt, das Dorf gibt ihnen zu essen, zu übernachten. Und wenn das Dorf sozusagen mit ihrer Arbeit nicht zufrieden ist, dann sind die sozusagen auch aufgeschmissen. Also dann sind die sozusagen als Aktivistin, haben die das Vertrauen verspielt. Und solche Mechanismen haben die aufgrund ihrer Aufarbeitung selber eingeführt, sodass die weder von europäischen Solidaritätsgruppen und so weiter Geld angenommen haben, noch zum Beispiel von mir als Besucher eine Solidaritätsspende, haben sie abgelehnt, oder aber auch zum Beispiel von indischen Gruppierungen nehmen dieselbe kein Geld an. Sondern es muss im Grunde so klappen, dass die aus einem reinen Idealismus arbeiten und von einem Dorf aufgenommen und ernährt werden. Und wenn sie das nicht machen, dann ist sozusagen auch ihre Beteiligung nicht mehr auf einem solidarischen Wert, wo die örtlich betroffene Bevölkerung mit ihnen zusammenarbeiten will. Das hat mich eigentlich sehr beeindruckt, so ein Ansatz. Es gibt in Indien sehr andere Gruppierungen, andere Ansätze, wo es sehr darum geht, oft von europäischen Geberunternehmen oder Gruppierungen oder da Gelder anzunehmen und das sehr leicht in Abhängigkeiten gerät. Jo, das vielleicht einfach zu so einem Schnitt, was da jetzt heute für Bewegung gibt und warum ich das wichtig finde, sich heute damit auch zu beschäftigen, was kann heute transnationale Solidarität überhaupt sein. Und um jetzt ein bisschen in die Geschichte zu gehen, wie diese Traditionen entstanden sind, so eine Tradition des anderen Indien. Es ist immer die Frage, wo man da anfangen. Ich würde sagen, fangen wir mal bei der Unabhängigkeit 1947 oder so an. Es haben sich erstmal innerhalb der Unabhängigkeit die wesentlichen Fragen so gestellt, jetzt gibt es eine Unabhängigkeit vom britischen Kolonialismus, aber nach der Unabhängigkeit ist die größte Frage Indiens ungeklärt und das ist die Landfrage. Es gab eine riesige Ungleichverteilung von Land, darauf wurde sehr viel an Armut und so weiter zurückgeführt, dass 80% des Bodens nur 20% von Zwischenhändlern und Großgrundbesitzern gehören, sodass sich im Grunde jede emanzipative Bewegung des unabhängigen Indien mit der Landfrage beschäftigen musste. Die kantianische Bewegung hat im Grunde zwei Höhepunkte gehabt. Eine in den 50er Jahren, hauptsächlich in der westindischen Region, also diese Region, ist zu einem starken Teil deshalb abgelehnt worden, weil die verarmte Bevölkerung, dieses moderne Indien, das jetzt sozusagen die Computerboys stellt und so weiter und eine riesen Mittelschicht mit 200, 300 Millionen kaufkräftiger Mittelschicht hat, weil ärmere Bevölkerungsschichten und diese sozialen Bewegungen, natürlich die Guerillagruppen auch, diese Politik abgelehnt haben. Und das ist aber schon ein wichtiger Erfolg, dass diese hindu-fundamentalistische Partei nicht mehr an der Regierung ist. Ob das dauerhafter Fall sein wird, das weiß ich. Gut, ich halte jetzt hier mal an. Vielleicht habt ihr einfach ein paar Fragen, dann, und ansonsten können wir dann den Film gucken. Danke. Zum Beispiel, das ist hier Bengali von dieser Gruppe, die diese Psychotherapien gemacht hat. Und da sehen wir dann auch zum Beispiel unter lauter bengalischen Schriftzeichen ist hier auf Englisch das Buch Peter Marshall angegeben. Peter Marshall, Demanding the Impossible. Das ist also eine englischsprachige, moderne Geschichte des Anarchismus, was sozusagen die Gruppen dann darstellen, davon erzählen, besprechen als Buch und wo sie aber vorher, als sie vorher in maoistischen Parteistrukturen waren, gar nicht draufgekommen sind, sich mit Anarchismus zu beschäftigen. Und jetzt aber die Gruppierung, die sich kritisch mit der Tradition beschäftigen, die beschäftigen sich auch mit Anarchismus. Und als ich zum Beispiel diese Gruppe besucht habe, die diese Psychotherapien macht, es waren 20 Leute aus früheren maoistischen Guerilla-Gruppierungen aller Art, die waren voll im Anarchismus drin, die kannten dann, haben Kropotkin gelesen, die haben anarchistische Traditionen neu entdeckt für sich. Gut, soweit. Wenn ich nicht zurechtkomme, bei Ihnen, also die Darstellung, wie Sie sie jetzt getroffen haben, das ist ja alles nur fortschrittsmäßig. Also, jetzt, wenn Indien überhaupt nicht Bürgerliches mehr hätte, überhaupt nicht diese Maharaja-Tendenz, die ja auch immer noch da ist, jetzt, wenn die nicht da wäre, gut, man hat von einigen Sachen gehört, dass zum Beispiel auch, wie gesagt, bestimmte Regionen regelrecht von kommunistischen Parteien beherrscht werden, wo ich da immer noch ein gewisses Idealbild hatte, dass vielleicht manche kommunistischen Parteien, also ich weiß noch, in so einer gewissen Großstadt, da sich da ein eigenes Refugium wirklich geschaffen haben, innerhalb dieses bürgerlichen, also mehr in eine soziale Komponente eingeführt haben. Und da habe ich überhaupt keine Beziehung, man hört das noch mal, dass und so was da geben sollte, also praktisch eine Art ausgelebter, weiß nicht, egal wie man sagt, kommunistisch, sozialistisch, sonst welche Ideale, die da irgendwie versucht werden, stellenweise auszuleben, ob das mit Blockchain ist, weiß ich nicht. Das war erstmal eine erste Frage. Ja, also würde mich die Stadt schon genauer interessieren. Wenn es Kalkutta ist. Sie hätten das auch nochmal angedeutet, diese eine einzelne Stadt, wahrscheinlich ist das die. Es gibt einen Bundesstaat, Kerala. Bundesstaat Kerala, da ist auch. Ich glaube, die Obersee, die Oberwellen gezeigt. Gut, das ist West-Bengalen. Nicht bei Bengalen und da so eine einzelne Stadtregion, wo die sich vollkommen. Also, ich hatte mal so einen Bericht gehört, da. Aber das war aber auch im Fernsehen, das war aber schon vor fast 10 Jahren. Ja, das müsste mir dann sagen, eine einzelne Stadt. Das wüsste ich jetzt nicht. Ich weiß es nicht. Die hat ja so vielleicht. Ja, aber ich meine, die. Es gibt zwei Strukturen kommunistischer Parteien. Als eine sind kämpfende, bewaffnete Gruppierungen, entweder maoistisch oder nationalbefreiungsmäßig. Und das andere sind kommunistische Parteien an der Regierung. Ja, inwiefern ist da überhaupt was Soziales was ja erreicht worden? Ja, sind die genauso tiefkapitalistisch wie das andere? Naja, im Prinzip schon. In Westbengalen haben die Landreform eingeführt, um sich zu legitimieren. Und man kann ungefähr sagen, es gibt Untersuchungen darüber, in Westbengalen, dass 8% des Landes, das Großgrundbesitzern gehört hat durch die Kommunistische Partei, in 30 Jahren verteilt worden ist an Kleinbauern. 8%. Das könnte ja Lula auch vielleicht in 30 Jahren schaffen. Das könnte Lula ja auch vielleicht in 30 Jahren schaffen. Das ist also so, wie sicher die Politik des ersten grünen Bundesministers oder irgendwie sowas besser wäre, als die Schiene macht um 8%. So in der Art kann man das schon sagen. Aber das ist natürlich trotzdem zunächst mal ein reformistisches Einbeziehen der kommunistischen Partei in den laufenden Machtapparat. Deswegen ist es heute zum Beispiel auch überhaupt kein Problem mehr, dass die kommunistische Partei die Zentralregierung toleriert. Das wäre vor 20 Jahren noch der Skandal gewesen, so wie es vor vielleicht 10 oder 15 Jahren der Skandal gewesen wäre, wenn die PDS in Bonn eine sozialdemokratische Regierung tolerieren würde und wenn sie im Herbst die Wahlen gewinnen und die PDS reinkommt und nochmal die Mehrheit kriegen, dann würden sie es vielleicht machen und es wäre kein Skandal mehr. Und die PDS ist inzwischen so angepasst, dass es sowieso alles mitmacht. Genauso passiert es in Indien. Auf der Ebene, wo sie Politik machen, auf der Ebene, wo sie natürlich bewaffnet kämpfen, gibt es ganz andere Mechanismen. Natürlich gibt es da befreite Gebiete, aber es gibt auch nie so befreite Gebiete, dass die Bevölkerung da im Grunde in Ruhe lebt. Und es gibt ganz viele Diskussionen drüber, es sind natürlich auch viele Interpretationssachen drüber, was das letztendlich bedeutet, befreite Gebiete. Organisieren die sich tatsächlich selber, die Leute, die da wohnen, oder geben die der Maxime des Führers der örtlichen KP nach? Das ist immer die Frage. Und es gibt sogenannte Bonds, also zum Beispiel in Nepal heute. Die nepalische CPML ist eine der erfolgreichsten Guerilla-Gruppierungen, die dominieren heute im Grunde, kann man sagen, halb Nepal, vor allem den westlichen Teil. Und die Bond-Struktur ist zum Beispiel die, da wird gesagt, zum Beispiel jetzt in Kathmandu, Kathmandu ist die Hauptstadt, da ist im Grunde schon der Kampf entbrannt. Es ist im Grunde so, Bond heißt Streik, aber es ist ein Zwangsstreik. Das heißt praktisch, Streik heißt, die Geschäfte müssen geschlossen werden von allen Kleinhändlern und wer sein Geschäft nicht schließt, den zwingen wir dazu. Entweder wird dann sein Geschäft abgefackelt oder wird selber irgendwie physisch behandelt. Und es gibt immer diese Form des Zwangs dabei. Zum Beispiel die MCC, eine in Bihar operierende, eine der härtesten, heißt Maoist Communist Center. Die haben Bonds bei Wahlen gemacht, also Wahlboykott aufgerufen, in dem Gebiet, in dem sie dominieren. Und da hatten sie Strafen, der Wahlboykott wurde zu 100% eingehalten, ein umfassender Erfolg. Aber sie hatten Strafen, Leute, die wählen gehen, denen wird der Finger abgehakt. So geht es dazu. Ja. Ja, aber ist es in manchen Hinsichten nicht auch notwendig strikt? Also auf der einen Seite bin ich zum Beispiel diese Parteien registriert, also jemanden unter was zu zwingen, wie zum Beispiel gerade wie es hier im Bundestag sonst so gemacht wird, oder könnte die BDS wahrscheinlich auch machen, auch wenn da vielleicht ein Drittel dagegen ist, müssten die jetzt mit dem stimmen aufgrund der Parteidisziplin, was ja eigentlich blanker Kiki ist, wenn ich dagegen bin, soll ich ja dagegen stimmen. Nicht aufgrund von Parteidisziplin irgendwas machen, in einem Team, wo ich eigentlich vollkommen anderer Meinung bin. Aber trotzdem ist es manchmal doch nicht schlecht, auch die Leute in eine Richtung zu kriegen. Wenn man jeder kaspert in eine mögliche Richtung. Ja, darum geht es ja nicht. Also es gibt genug Probleme, es gibt immer noch die ungleiche Landverteilung und es gibt die absolute Notwendigkeit zu kämpfen für eine Veränderung der Landfrage, für sozialistische Verhältnisse und so weiter. Aber was ist Sozialismus und wie wird gekämpft? Das ist natürlich die Frage dabei. Und vor allem, es gibt eine 30-, 40-jährige Tradition und ja, wie ich schon gesagt habe, wenn man es zum Beispiel in Mexiko vergleicht mit den Zapatistas, wie die sich strukturieren, es ist auch kein Unterschied, kein Wunder zum Beispiel, dass im Westen über diese maoistischen parteikommunistischen Strukturen so wenig Bescheid weiß, weil es im Grunde peinlich wäre. Nach Mexiko pilgert jeder westliche Linke, einmal wird da hin und es nützt denen ja auch. Die haben sozusagen eine Weltöffentlichkeit und wenn das mexikanische Militär jetzt nach Chiapas gehen würde und die niedermetzeln würde, dann gäbe es einen Aufschrei zumindest. Ja, die maoistischen Parteien da, die haben keine weltweite Unterstützung, die haben keine Solidarität. Und wenn das indische Militär bei denen irgendwo reinschlägt und die niedermetzelt, dann erfährt das praktisch kaum jemand. Aber das hat seinen Grund, dass die keine internationale Solidarität zusammenkriegen, weil sie solche Strukturen haben. Ja. Kannst du mir noch was sagen zu Arno Tarek Brodin? Also die Kritik daran, was er vielen Sachen nicht so gesagt hat, ob das in dieser Weise vielleicht doch berechtigt ist oder, wie du schon angedeutet hast, zu weit hergeholt ist? Ja, nö, ich finde es nicht so weit hergeholt. Ich finde die eigentlich klasse. Das ist alles, was ich zu ihr zu sagen habe. Ich finde die Aktivitäten, die sie bei diesem. Na, das ist ja im Grunde so. Die ist, erst ist die bekannt geworden als Schriftstellerin mit dem Roman Der Gott der kleinen Dinge. Auch über die Dimensionen bekannt. Also, das ist ja ein weltweiter. Das glaube ich, mittlerweile ist es überhaupt literarisch. Das am besten verkaufte Buch von der indischen Schriftstellerin oder Schriftsteller überhaupt. Die hat mehr Auflagen als Salman Rushdie inzwischen. Und war eigentlich erstmal so, dass sie wird weiter Romane schreiben. Und genau das hat sie nicht gemacht, sondern sie hat sozusagen mit den Rieseneinnahmen durch das Buch soziale Bewegung unterstützt. Und das ganz Wichtige war, sie hat in zwei Formen in sozialen Bewegungen interveniert. Einmal im Grunde nur als Person mitgemacht bei der Namada-Bewegung, ist die nur zur Aktion gegangen und hat sich aber eigentlich nicht als dominante Person in die Bewegungsdiskussion eingemischt. Als ich bei Namada war, wurde das als sehr sympathisch dargestellt. Die Leute hatten die gern, aber auch deshalb gern, weil die ihnen nicht dominiert hat, sondern die hat im Grunde mitgekriegt, da und da gibt es irgendwie eine Aktion und dann hat sie da mitgemacht. Und das war eigentlich eine Art von Beteiligung, die war sehr zurückhaltend und die wurde auch als solche zurückhaltende Aktion sehr geschätzt von den Leuten, die da vor Ort betroffen waren. Und das Zweite, was sie sehr angestoßen hat, hier in der Grenzregion zu Pakistan, hier um Jodhpur herum in der Region war ich auch gewesen, da ist das indische Atomtestgebiet. Hier ist gleich die Jaisalmer, eine der schönsten Tourismusstädte. Hier ist Pokhara, da ist das Atomtestgebiet. Und hier ist die pakistanische Grenze. Das pakistanische Atomtestgebiet ist auf der anderen Grenze. Und sie war also eine der Ersten, die die Atomtestpolitik damit die Nationalstaats, die aufgeladene Nationalstaatspolitik der BJP, also der BJP Vajpayee, der Präsident Vajpayee, der gehört zu den Gemäßigten der BJP, die von 1994 bis 2004 an der Macht war. Bei der BJP, das muss man sich so vorstellen, die BJP-Regierung war eine 22-Parteien-Regierung. Die BJP war nur die mit den meisten Prozenten. Aber die BJP ist gefährlich, weil die hat eine Liste von allen Moscheen, die der Hindu-Fundamentalismus zerstören muss. Ayodhya hier war nur die erste, ist nur überhaupt die erste Stadt auf der Liste. Und da sind irgendwie 30, 40 Moscheen aufgeführt auf der Liste. Und wenn jetzt die BJP allein an der Regierung gewesen wäre, dann hätte die mit der Liste weitergemacht. Weil sie aber in der 22-Parteien-Koalition war, konnte die sozusagen die Liste nicht. Die anderen 20 Parteien haben nur unter der Bedingung mitgemacht, dass die mit der Liste zurückhalten. Und dafür haben die aber als Kompensation über Jahre hinweg einen ganz großen Gegensatz bis hin zur Gefahr des Atomkrieges mit Pakistan aufgebaut. Die haben eine nationalistische Atompolitik betrieben. Indien wird groß, schon die Atomrakete Indiens, die hieß nach irgendeinem hinduistischen Gottheit und so. Und das war natürlich so eine Art nationalistisches Aufladen, ganz gefährlich, nationalistisches Aufladen, um innere Widersprüche in Indien selber zuzukleistern. Und da hat Arundhati Roy als einer der Ersten im Grunde eine antinationale Kritik formuliert, hat gegen diese Strategie mittels der Atompolitik eine neue nationalistische, aufgeladene Indien als starke Weltmacht der Region, Südasien und so weiter, was da alles mit dabei war. Das hat sie in einem ganz öffentlichen, das war ihr erster Essay nach dem Welterfolg mit Gott der kleinen Dinge, das war der gegen die Atomtests und gegen die nationale Atompolitik, und dadurch hat sie ungeheuer viel angestoßen. gab dann danach viele Bewegungen, Proteste gegen diese Atomtests. Und die wurden ja auch Stück für Stück eingestellt und sind inzwischen ein bisschen zurückgedrängt. Und das Verhältnis zu Pakistan hat sich enorm im Moment verbessert. Das muss noch nicht bleiben, das kann auch wieder verschmächtern. Aber deswegen ist die Arundhati Roy, die ist zunächst Kritikerin ihrer eigenen Regierung. Die ist Antinationalistin in Bezug auf Indien als Großmacht. Und das ist eigentlich ganz wichtig. Und in der Rolle ist sie auch ganz wichtig für die Bewegung für eine soziale Globalisierung. Die ist also keine nationalistische Politikerin, die zum Beispiel fordern würde, wie das ja manche machen in der Bewegung, der Staat muss protektionistisch sich abschotten gegen die Einflüsse der Multis. Die sagt natürlich, die Multis müssen bekämpft werden, aber von sozialen Bewegungen, nicht vom Staat. Und das ist und sie selber ist ausgesprochene Feindin, wird auch als solche angesehen, der BJP, also der Hindu-Nationalisten, und auch Feindin dieser nationalen Politik. Und als solche ist die, finde ich, für die Bewegung sehr wichtig und wertvoll, weil sie eben innerhalb der eigenen Gesellschaft zunächst mal auf Widersprüche drängt und da Widersprüche vertieft und gerade nicht sagt, das kommt alles nur von außen. Das thematisiert sie auch. Aber zunächst ist sozusagen der Gegner dieser sozialen Bewegung die eigene Regierung, der eigene Nationalismus. Und dafür steht die in Indien. Und das ist eigentlich das Wichtige dabei. Das heißt, wie Bharatiya Janata Party, indische Volkspartei. Das ist die hinduistische Volkspartei. Und der Roy, die Kritik hat sich ja vor allem an diesem Satz, also von dem wir müssen der hierarchische Widerstand werden. Ja. Entzündet. Ja, das stimmt ja nicht so. Noch andere Anlässe? Das, also, ja, aber da bleiben wir bei dem Anlass, ja, weil der stimmt nicht, der Satz. Die Rede wurde falsch übersetzt. Die Junge Welt hat die zuerst übersetzt, wir haben die Integrationsliste, ich habe die Ausgabe leider nicht dabei, Alfred Schobert hat die nochmal übersetzt. Und sie bezieht sich explizit auf gewaltfreien Widerstand. Also sie bezieht sich explizit, sie sagt im Grunde, es gibt mehrere Abschnitte in der Rede, in der sie sich explizit auf die gandhianische Tradition bezieht, sagt, man muss gewaltfreien Widerstand leisten und es wird genauso gesagt, es geht nicht darum, sich auf die bewaffneten Gruppierungen im Irak zu beziehen. Die Rede haben wir nochmal übersetzt. Das wurde aus Interesse, um sie zu denunzieren, falsch rübergebracht. Und es wurde sogar danach nochmal, sowohl zum Beispiel von über unsere Zusammenhänge, über die World Sisters International, sind die Fragen an sie gegangen, wie sie das denn gemeint hätte. Es wurde ja danach nochmal gefragt, wie hast du es denn gemeint? Und so hat sie immer gesagt, ich habe immer nur zum gewaltfreien Widerstand. Deswegen hat sie nie den bewaffneten Widerstand im Irak unterstützt. Das ist falsch. Das ist auch nicht nur sinnlos, das ist alles Lebensplänkel. Ja, nö. Der Konflikt ist interessant, weil man sozusagen mit dem Bemühen, sie in irgendeiner Art und Weise zu denunzieren, ihr was unterschiebt, was sie nie gesagt hat. Ihr eine Tradition unterschiebt, aus der sie gar nicht kommt. Und die Qualität, auf die wir ja immer Wert legen, zwischen gewaltfreiem Widerstand und bewaffneten Widerstand, dadurch völlig einebnet. Der gewaltfreie Widerstand, und das ist die Qualität, erkennt durch die Gewaltfreiheit die Existenzberechtigung des Gegners an. Und das ist eine physische Anerkenntnis von Existenzberechtigung. Das heißt, selbst wenn man dazu aufrufen würde, die USA als Besatzungsmacht im Irak zu bekämpfen, ist ein Aufruf für gewaltfreien Widerstand, der explizit in der Rede drin ist, eine Anerkenntnis dessen, dass die physische Integrität, zum Beispiel der amerikanischen Soldaten im Irak, gewährleistet werden soll. Das ist der qualitative Unterschied zwischen gewaltfreiem Widerstand und bewaffneten Widerstand. Und der wird negiert, indem man ihr sozusagen solche Sachen in den Mund legt, die sie nicht gesagt hat. Die ich als Person lese auch sehr skeptisch. Also bei manchen Sachen muss man, also die Gewalt anwenden. Es ja gut, Menschen, das ist deine Menschen, Meinung. Die einfach, ja. Sagen wir, die es nicht wert sind, sagen wir, die müssen noch abgeurteilt werden. Und zwar nicht unbedingt umgebracht, auch für mich auf einsamen Inseln, wo sie sich gegenseitig einliefern können. Aber ja, Gandhi hat ja, aber Gandhi hat ja mal gesagt, dafür, dass nicht als besten Spruch ein Gesetz noch so viel wert, wie es befolgt wird. Also das finde ich, also alle Gesetze, wenn zum Beispiel gesagt wird, wie hier bei uns, das typische einfache Gesetz, die Ampel ist rot und du hast nicht rüber zu gehen, das Gesetz noch so viel wert, wie es befolgt wird. In Frankreich, in anderen Ländern wird es nicht befolgt, man geht eben doch bei rot. Und in Deutschland gibt es eine Strafe, weil es die Leute alle befolgen, unter Strafe wird die Ampel weiter so gesehen. Müssen wir alles genauer sehen, in welchem Zusammenhang wurde das gesagt, was wurde damit gemeint und so weiter. Aber ich habe mal eine ganz andere Frage. Es wird doch weltweit, wir haben doch jetzt die beiden Staaten, China und Indien, wir haben ja beispielsweise als noch gegen Weltmacht oder ähnliches Industriemacht gesehen. Wie sehen Sie das jetzt? Also China sehe ich jetzt als Gegenmacht gegen die USA beispielsweise oder weltweit. Das war nur einer, der noch was gegenmachen kann. Und inwieweit sehen Sie das jetzt beispielsweise von Indien her, das ist ja auch einer. Und man muss hier sehen, ob China oder die Oberste gesehen oder Indien wird auch mal gesehen, gibt es massenhaft Menschen, die für das Kapital null eine Rolle spielen, weil sie so wenig Geld haben, dass sie also als Konsument auch gar keine Rolle spielen. Und aber auf der anderen Seite werden sie ja, wie jetzt in China, sind sie ja die wahnsinnige Arbeitskraft. Das Kapital stürzt sich hauptsächlich auch auf China, weil das so wahnsinnig billige Arbeitskraft ist. Ja, das ist. Ist zum Teil sehr verschoben. Also zu Indien würde ich sagen, da muss man unterscheiden zwischen dem herrschenden Indien und dem anderen Indien natürlich. Aber es gibt auf jeden Fall ein Interesse, ein großes Interesse an Indien und einerseits aber auch, es gibt auch eine Konvergenz, eine neoliberale Politik des herrschenden Indien. Und die wird sich auch unter der Kongressregierung, die neoliberale Politik, wird sich fortsetzen. Vielleicht wird es ein bisschen mehr abgefedert, das kann schon sein. Die Kongressregierung ist eigentlich eine klassisch sozialdemokratische, vielleicht sogar noch mehr sozialdemokratisch als die Sozialdemokratie hier. Also nicht rein neoliberal, aber das wird sich genauso fortsetzen. Und das Problem es gibt eine ungeheure Westorientierung in Indien und es gibt eine ungeheure Mittelschicht, eine kaufkräftige Mittelschicht, auf die sich alles stürzt. 200 bis 300 Millionen, das ist die Gesamtbevölkerungszahl von Europa, ist eine kaufkräftige Mittelschicht in Indien. Und es ist zum Beispiel so schon beim letzten Krieg, es gibt ja immer so kleine Grenzkriege, 1999 war der Kargil-Krieg hier in Himalaya zwischen Pakistan und Indien, hat sich zum ersten Mal zum ersten Mal so geändert, dass zum Beispiel die USA stark auf Pakistan Einfluss gemacht haben, dass die aufhören und der Krieg letztendlich wurde von Indien gewonnen, weil die USA Pakistan ihrem traditionellen Partner die Unterstützung entzogen haben, 1999. Und da war es im Grunde schon so, dass überall zu lesen war, in indischen Zeitungen und so weiter, und die Politik der BJP, der Hindu-Fundamentalisten, war auch eine Annäherung an die USA, weil nämlich die indische Migrationsbevölkerung in den USA ungeheuer reich ist. Und gleichzeitig sind das auch im Weltmaßstab die Hindu-Nationalistischsten. Das ist zum Teil ähnlich wie auch im Islam und so. Das sind zum Teil die Exilgemeinden, die sind viel fundamentalistischer als die Leute im Stammland. Und zum Teil sogar die Reichen, gerade die studiert haben. Und das ist im Hindu-Nationalismus genauso. Zum Beispiel die Gelder, die BJP kriegt, um überhaupt ganze Kampagnen, Wahlkampagnen zu machen, die kommen aus der Hindu-Gemeinde in den USA und anderen westlichen Ländern. Großbritannien auch stark und so weiter. Und zwar von den indischen Einwanderern, die da reich geworden sind mit indischen Restaurants oder sonst was. Und die haben eine ganz, ganz starke Interesse natürlich daran, dass die USA ihre Außenpolitik ändert. Und beim Kargil War 1999 war das schon fast der Fall. Und überhaupt alle westlichen Länder, das ist auch kein Unterschied, das ist bei Deutschland ganz genauso, die standen auf die große Kaufkraft der indischen Mittelschicht. Und gleichzeitig ist es natürlich trotzdem günstig, also auch die Verärmteren, die Arbeiterinnen und so weiter, die sind natürlich von Tarifen her trotzdem immer noch weit unter selbst osteuropäischem Niveau. Ja. Deswegen gibt es ja die Computerfreaks oder Callcenter-Telefonanlagen, die heute massenhaft aus Indien betrieben werden. Und deswegen gibt es eine ungeheure Attraktivität dieses Marktes und gleichzeitig Interesse des herrschenden Indien, dem entgegenzukommen. Es gibt eine ungeheure Westorientierung. Deswegen ist, kann man auch sagen, zum Beispiel die gandhianische Tradition ist mega out, weil die antimodernistisch, antizivilisatorisch ist und die wird im Grunde nur durch solche soziale Bewegung gegen Modernisierungsprojekte eigentlich am Laufen, am aktuell gehalten. Nur durch solche Bewegungen gegen Rohstoffabbau, Staudammprojekte, das sind alles Modernisierungsprojekte. Genau durch solche Bewegungen wird dem noch was entgegengesetzt. Aber es ist nicht klar, wie das ausgeht. Und die Kräfte, die indische Mittelschicht im Grunde ausbeuten wollen und aber auch das indische Interesse daran sind sehr stark. Das ist, meiner Ansicht nach, ist das in China ganz genauso. Es gibt ein Interesse der chinesischen, inzwischen natürlich kapitalistischen Betriebe, eigene Waren auch im Westen zu verkaufen, egal in welchem Land. Und deswegen gibt es da natürlich ein großes Interesse an Konvergenz. Und die chinesische Mittelschicht ist auch sehr stark und kaufkräftig. China ist doch anders. China hat, die können sehr schnell sich wenden. Denen geht es ja erstmal darum, dementsprechend den wirtschaftlichen Fortschritt reinzulassen. Und wenn das dann dementsprechend ist, können die sich von heute auf morgen vollständig wenden. Ja, das kann aber Indien auch. Also die sind ja schon privatisiert. Kapitalismus, das heißt ja nicht, dass ein Kapitalismus gegen anderes Kapitalismus kämpft. Ich finde den chinesischen Kapitalismus, gegen den amerikanischen und europäischen. Also wie sich das verändert hat, die Wahl, die du gerade warst, irgendwie. Ja, es ist insofern sehr interessant, weil ich war einmal 3 Monate 1982 und wieder 3 Monate 2000, also mit einem Unterschied von 18 Jahren. Und das war schon ziemlich frappierend. Also ich hatte Indien nicht als so bevölkerungsreich miterlebt. Ich meine, bei der Bevölkerungsfrage, da bin ich sowieso sehr vorsichtig. Also ich bin nicht dafür zu sagen, es gibt so eine Art Überbevölkerung oder so. Das finde ich zum Teil sehr, sehr problematisch, diese ganze Überbevölkerungsfrage so zu stellen. Und im Grunde vom Bevölkerungsschnitt her ist Indien auch gerade so bei 250, 260. Europa ist, glaube ich, 220, 230 pro Quadratkilometer. Also es ist nicht viel mehr. Es kann noch mehr werden, weil die indische Praxis, massenhaft Kinder zu kriegen, die ist nicht gebrochen, die wird gerade so weitergehen. Aber im Moment ist es noch nicht so, dass das ein Problem wäre. Es wird natürlich von der indischen Agroindustrie und so weiter ungeheuer ausgenutzt und gesagt, man braucht gentechnische Verfahren und so weiter, um die Bevölkerung zu ernähren und so weiter. Also ich habe das schon so wahrgenommen, dass es ein riesen Unterschied war. Zum Beispiel 1980 waren es noch so 750 Millionen und es waren schon 980 Millionen oder so, also eine Steigerung um fast ein Drittel an Bevölkerung. Und dafür finde ich es eigentlich verwunderlich, dass es nicht katastrophale Hungersnöte gibt. Also der Unterschied ist ja der, es gibt zwar einzelne Regionen mit Hunger, aber sagen wir mal so, wenn da nichts Besonderes passiert, dann sterben in manchen Regionen vielleicht 5 oder 10 Leute an Hunger in bestimmten Monaten. Und dann kann noch was passieren, dass irgendwie in der Monsun ausbleibt oder es eine Dürreperiode gibt. Dann sterben auch einige noch an Hunger. Aber es ist im Grunde, es gibt keine riesigen Hungerkatastrophen, wie es die während dem Kolonialismus aber zuhauf gegeben hat. Das ist überhaupt der große Unterschied. Es hat im Kolonialismus Hungerperioden gegeben mit Hunderttausenden bis hin zu Millionen Toten. Die letzte 1942 in Bengal, große bengalische Hungersnot, mit 2 bis 3 Millionen Toten. Es hat damit zu tun, dass traditionell in Indien die Großgrundbesitzer bei Dürreperioden, wenn der Monsun ausblieb, hatten die eine Tradition, dass sie auch zum Beispiel, wenn die Leute Abgaben hatten, sei es Naturalabgaben, sei es Steuerabgaben, an zwar Maharajas genauso wie Großgrundbesitzer, dann haben die sozusagen in der nächsten Ernte die Abgaben runtergefahren. Das war eine Tradition. Also wenn es eine Dürreperiode gab, dann haben die im nächsten Jahr, bei der nächsten Ernte, erstmal weniger Abgaben eingefordert. Und das war der qualitative Unterschied zum britischen Kolonialismus. Die haben praktisch in einem Schnitt immer das Gleiche gefordert. Sodass, wenn mal ein Monsun ausblieb, eine Dürreperiode und so weiter war, sofort eine Hungersnot da war. Weil die im Grunde sich nicht mehr ernähren konnten und die Abgaben immer auf dem gleichen Niveau geblieben sind und an solche natürlichen Sachen nicht gedacht worden ist. Und die letzte große Hungersperiode mit 2-3 Millionen Toten war 1949. Und seither hat es zwar immer wieder Sachen gegeben, es gibt Hunger, aber es gibt keine dieser katastrophalen Hungersnöte. Und man muss dazu sagen, zur Unabhängigkeit 1947 waren ungefähr 500 Millionen Menschen in Indien, heute sind es über 1 Milliarde. Es hat sich also praktisch die Bevölkerungszahl verdoppelt dabei. Ich warte eigentlich permanent auf Hungerkatastrophen in Indien nach Ausmaß vom Sudan. Und das passiert nicht. Das finde ich eigentlich eher positiv. Du hast schon gesagt, dass der indische Staat so gut wie keine Steuern einnimmt. Mhm. Wie kommt das eigentlich? Weil die meisten Leute gar nicht erst so kommen, dass sie sowas wie Steuererklärung machen. Also ich meine, es gibt Unternehmen natürlich, große Unternehmen und so weiter, die zahlen Steuern, aber das sind von der Milliarde ja sehr ein Bruchteil. Und die meisten Leute, wenn die irgendwie ihre Schale Reis verdienen oder wenn die als Bauern irgendwo arbeiten, dann haben die einen ganz großen Subsistenzanteil, also einen, den sie direkt konsumieren, der in keine Statistik nirgendwo reingeht und vor allem schon auf dem Dorf irgendwie, da wird kaum was versteuert. Deswegen ist Indien zwar das bevölkerungsreichste, aber auch eins der Länder mit am wenigsten Steuereinnahmen. Oder wenn die Einnahmen haben, müssen die das praktisch alles über Mehrwertsteuern oder irgendwie Steuern auf Waren einnehmen und nicht über Unternehmenssteuern oder sowas. Vorhin hast du gesagt, dass es eben auch eine breite Mittelschicht gibt. Also die wird wahrscheinlich dann auch nicht so richtig herangezogen. Ja, natürlich, mehr schon. Also die, aber im Vergleich zur Gesamtbevölkerung ist es. Ja, im Vergleich zu dem, was Bevölkerungszahl ausmacht. Man kann eigentlich bei Indien eigentlich nie von der Bevölkerungszahl auf wirtschaftliches Potenzial schließen oder so. Das ist eigentlich das Verhältnis immer ganz umgekehrt. Hier ist es ja so, im Grunde bei uns ist es ja so, praktisch jede Person macht eine Steuererklärung. Ja. Und da ist es halt, sind es 2-3% der Gesellschaft. Sterilisierungsprojekten in den 70ern, wie kann man sich das in Indien praktisch vorstellen? Wie haben die das da durchziehen können, bis dann wirklich die Bewegung sich dagegen gewendet hat? Ja, das waren zwangs Sterilisierung. Die haben städtische Viertel durchkämmt. Es gibt oft manchmal so Politiken der Innenstadtsäuberung. Was weiß ich dann zum Beispiel, über Jahrzehnte hinweg wurden Rikscha-Fahrer, die Rikschas mit menschlicher Kraft gezogen haben, in der Stadt zugelassen. Und dann gibt es irgendwann so eine Politik, eine Partei kommt neu an die Regierung, meint, sie müssen jetzt, weil sie gewählt worden sind, halt irgendwas machen. Dann machen die Innenstadtsäuberungen. Dann ist zum Beispiel halt so, dann schicken die Polizei oder oft alle Parteien haben eine Schlägerbanden. Also die Kongresspartei hat Schlägerbanden, kommunistische Partei hat Schlägerbanden, schicken entweder ihre Polizei, wenn sie in der Regierung sind, oder die Schlägerbanden vor und dann werden die zusammengeschlagen, bis sie weg sind zum Beispiel. Und danach heißt es, in der und der Stadt gibt es keine Rikscha-Fahrer mit der Hand mehr, die ist zum Beispiel so, das wird oft in Europa dann als Skandal ausgelegt, dann wird in Europa gesagt, Rikscha-Fahrer, wie schlimm ist es in Indien, Rikschas Fahrer ziehen Menschen mit der Hand. Das gleiche Problem ist, kann man auch sagen, Kinderarbeit. Da gibt es irgendwie eine Skandalkampagne von irgendeiner Hilfsorganisation in Europa. Wie schlimm sind die Teppichweberkinder in Indien? Dann gibt es die Teppichweberkinder in Indien in der Familie. Irgendeine Partei kriegt das mit, dann machen die eine Säuberung in der Stadt und schlagen die zusammen, bis sie aus der Stadt rausziehen. So wurden die Rikscha-Fahrer, die mit der Hand ziehen, aus fast allen Städten inzwischen verbannt. Einfach, das sind wie Clearing-Aktionen in manchen Städten von Fußgängerinnenzonen mit Obdachlosen. Ich habe es in Heidelberg erlebt, wie Obdachlose irgendwann aus dem Stadtzentrum, aus der Fußgängerinnenzone, die wurden mit der Polizei rausgefahren in den Wald. Punktum, weg aus dem Blick. So werden die auch geklärt. Und bei den Zwangssterilisationskampagnen von Indira Gandhi in den 70er Jahren haben die Stadtviertel nach Stadtviertel durchgekämmt und die Frauen mitgenommen. Und das war auch richtig. Ja, das war ein ziemlicher Skandal. Also die hat auch ziemlich viel Druck gekriegt, internationalen Druck, das zu lassen und so. Und das war, musste sie nach anderthalb Jahren einstellen. Ja, aber es ist ja so, wie in unserer Länder in Europa, dass die Leute automatisch, wenn sie sich danach richten müssen, eben was die Wirtschaft will und diese Lebendigkeit, was wir heute hier morgen dort sein, dass die Leute automatisch keine Kinder mehr kriegen und nicht mehr wollen. Das ist aber in Indien nicht so. Werden die nicht dazu gezwungen, heute bis im Süden, morgen im Norden des Landes zu arbeiten, dadurch Dinge bedanken. Ja, aber das ist für die kein Problem. Die haben ja Großfamilie, die haben ja 30 Leute. Die zieht ja gleich mit, die 30 Leute. Nö, die zieht überhaupt nicht mit. Der Sohn geht eben für ein Jahr in den Süden. Das ist für die Familie ja kein Problem. Und dann. Da geht auch noch eine Partnerschaft drauf aus, oder nicht? Und dafür ein Jahr. Ah, nö, die, geht. Was weiß ich, die Ehefrau, die zieht dann halb mit oder so. Aber die Großfamilie bleibt intakt. Und wenn die irgendwie ihre Arbeitsstelle verlieren oder so, also jetzt die modernisierten Arbeiter, sagen wir die Computer. Expertinnen und so, dann gehen die zu ihrer Großfamilie wieder zurück. Die Großfamilie, die fängt unheimlich viel auf. Auch zum Beispiel Altenheime, es gibt kaum Altenheime. Da sagt man natürlich in Europa, was für ein furchtbares Sicherungssystem und so, haben nicht mal Altenheime, was tun die mit den alten Leuten? Das ist vollkommen absurd, die Frage. Also die sind ungeheuer anerkannt und sind in jeder Großfamilie drin, werden durchgefüttert. Das ist, also die... Für Alte ist es in Indien wirklich kein Problem. Das Problem ist, dass die Alten so viel dominieren. Die haben ja auch noch das Sagen dazu. Das ist eher das Problem. Die sind 80, arbeiten schon seit 30 Jahren nicht mehr, werden von der Familie durchgefüttert und schreiben ihren Kindern noch vor, was sie machen müssen und wählen noch die Bräutigame und die Braut aus. Das ist das Problem. Aber nicht das Problem, dass die irgendwohin abgeschoben werden. Wird es eigentlich auch als Problem in Indien gesehen, dass wenn die Bevölkerung jetzt wirklich weiter ansteigt, dass man da früher oder später, also du hast gesagt, als weiter dran, zum Beispiel könnte es so weit sein, dass wir China überholt haben, dass man das wirklich als Problem auch sieht? 20, das wird schon gleich sein. Es gibt immer wieder Diskussionen oder so drüber, aber es traut sich niemand. Ich meine, sagen wir mal so, von der Tradition her glaube ich nicht, dass sich da irgendwas ändern wird. Die große Kinderzahl heißt immer, es können viele arbeiten und es ist eine finanzielle Absicherung. So denken die einfachen Leute in der Regel. Und da wird sich, glaube ich, nichts dran ändern. Und die einzige Art, irgendwie, wie man da sonst was machen kann, es gibt ja seit 20, 30 Jahren Verhütungsmittel, Aufklärungskampagnen noch und nöcher, alles auf freiwilliger Basis. Die einzige Art, wie man was machen kann, ist von Regierungsseite dreinschlagen. Das hat Indira Gandhi gemacht und seither hat sich das niemand mehr getraut. Und meiner Ansicht nach ist das richtig. Also das sollte man auch nicht machen. Es gäbe Mord und Totschlag. Ja, aber das Problem ist, das hat niemand erfahren. Die chinesische Geschichte ist... Das ist auch im Dorf, da haben sie es nicht. Ja, nee, die chinesische Geschichte ist die, dass zwischen... Unabhängigkeit 1949 und kapitalistischer Wandel nach Maos Tod eine ungeheure Abschottung war. Und die ganz großen wirklichen Katastrophen, die hat niemand erfahren. Hier haben im Westen haben die maoistischen Parteien, KB, KPW und so weiter und so fort, hat ja auch ein paar gegeben, nicht ganz so viel wie in Indien, aber ein Bruchteil. Die haben immer gesagt, zum Beispiel Reinhard Bütikofer jetzt. Ich kenne Reinhard Bütikofer aus dem FF, weil ich 20 Jahre in Heidelberg gelebt habe und er war im KBW. Ich habe noch Marx Kapitalkurse mit Reinhard Bütikofer gemacht. Reinhard Bütikofer ist Anfang der 80er Jahre in Heidelberg im Blaukittel rumgelaufen, als Mao Hansel, und hat Transparente gehalten. Mag sein, ich bin allein, 700 Millionen Chinesen stehen hinter mir. Das ist Reinhard Bütikofer, ehrlich, ja, ich habe den selber so gesehen, ehrlich, ja. Und zum Beispiel, die haben 72, 73 haben die Solidaritätskampagnen für Pol Pot gemacht und so und haben gesagt, zum Beispiel in China hat jeder seine Schale Reis. Ja. Und das stimmt zum Beispiel nicht. Also es hat Hungersnöte gegeben während einem großen Sprung nach vorn. Das ist heute unbestritten, das ist historisch erforscht. Aber zu der Zeit, als es passiert ist, hat es niemand gewusst. Die haben das komplett abgeschottet. Und genauso die großen Sterilisierungsprogramme, die Zwangssterilisierungsprogramme, die sind ganz genauso gelaufen in China, bis es durchgesetzt war. Das hat aber niemand gewusst und niemand erfahren. Und zum Beispiel die feministische Bewegung hat es aber aufgearbeitet. Es gibt Beiträge zur feministischen Theorie und Praxis, da gibt es historische Aufsätze über die Sterilisierungskampagnen in China, aber im Nachhinein, 20, 30 Jahre später, hat man es erfahren und thematisiert. Aber da ist schon gelaufen gewesen. Aber das, was im Grunde öffentlich war bei Indira Gandhi und es letztendlich nicht durchziehen konnte, das war nicht öffentlich und wurde durchgezogen in China. Und deswegen ist in China heute die Zwei-Personen-Familie in. Die ist autoritär durchgezogen worden. Und sowas ist natürlich immer möglich, aber meiner Ansicht nach nicht wünschbar. Regionen sind so vielleicht vergleichbar, wie gesagt, von euch in Indien, dass da man sich wirklich sagt, durch viele Kinder, oder wie das die macht, man sich auch in Afrika, da sichere ich mir praktisch meine eigene Existenz, mein Alter und so weiter. Aber solange das natürlich so läuft, werden die viele Kinder bleiben. Aber soweit man da ideologisch was Neues schafft, wie man es auch in China angefangen hat, ändert sich da natürlich auch was. Sonst ändert sich da nichts. Oder durch die Selbstorientierung. Meinst du nicht, dass da sich nochmal, also demografisch da nicht so einiges angleichen kann? Ja, aber die Selbstorientierung, die ist immer ganz komisch. Die ist nie eine reine Westorientierung, sondern die ist so ein ganz komisches Sammelsurium aus mitgebrachter Tradition, verändert und aufgemöbelt mit Westorientierung. Zum Beispiel, was in Indien ein ganz großes Problem ist, ist die Mitgift. Also die Mitgift ist zum Beispiel in Mittelschichtsfamilien exorbitant. Also während zum Beispiel in einer armen Familie niemand auf die Idee kommt, eine Frau, die sich verheiratet, die Familie, die muss dann noch Kühlschrank, Auto, da kommt niemand auf die Idee. Da muss man zwar auch praktisch das halbe angesparte Vermögen opfern oder so, aber dann gibt es halt eine aufwendige Hochzeit und einen Halbelefanten, der da mal gemietet wird und so weiter. Und in der indischen Mittelschichtsfamilie, total westorientiert, ist es irgendwie das Zigfache. Dann muss noch ein Kühlschrank, die neue Möbeleinrichtung, ein Auto und was weiß ich, muss noch nachgeschoben werden. Die zahlen sich kaputt. Und das bleibt komischerweise. Also solche Traditionen, die gehen mit, die werden nicht aufgehoben durch Westorientierung. Oder zum Beispiel, daran liegt auch der Grund, dass die zum Beispiel auswandern, die haben ja riesen tolle Berufe, sind total intelligent, dann gehen sie mit Brain Drain nach Europa oder in die USA, nehmen ihre Familien mit und werden da hindu-nationalistisch. Beten ihren Shiva und ihren Gott an, der irgendwo auf irgendwas rumtanzt, was sie von ihrer Ausbildung her schon längst nicht mehr glauben müssten. Und genau das verstärkt sich. Das ist eigentlich der Trend der Westorientierung. Das war aber in Indien schon immer so. Also was ich immer angelesen habe, die indischen Religionen war immer so, dass die indische Religion alle Außeneinflüsse mit aufgenommen hat und die in die Religion integriert. Und das war die eigene Religion nie aufgegeben. Das war aber meine Ansicht. Das ist aber ein allgemeines Phänomen. Das ist im Schikismus genauso, ist im Islam genauso. Meiner Ansicht nach ist es ein allgemeines Modernisierungsphänomen. Die modernisierten Islamgemeinden, die sind auch die fundamentalistischen. Ja, also das möchte ich jetzt nicht. Ich meine nur, dass die ihre Tradition einfach nicht aufgeben. Also in Indien weiß ich es zumindest so, dass die es noch nie aufgegeben haben. Egal, was über Jahrhunderte auf sie eingeschlagen ist. Und wenn die praktisch so gut wie aufgehängt wurden, nur für ihren Glauben, dann haben sie den trotzdem, obwohl sie nach außen das alles angenommen haben, den gewissen Punkt Grundglauben haben sie nie aufgegeben. Ja, es gibt natürlich einen starken Assimilationspotenzial im Hinduismus, das stimmt schon. Das war aber schon immer so. Also ich weiß, was ist das jetzt für eine Serie? Das hat vielleicht mit dem Film zu tun, falls wir den noch gucken, wenn die Diskussion weitergeht, ich weiß es nicht. Aber das geht jetzt, wenn ich um den Film, da geht es ja um Uranabbau in Adivasi-Stammesgebieten. Und die Mahashweta Devi ist eine Schriftstellerin, eine unbekannte Schriftstellerin, die ist aber in Indien dadurch bekannt, dass sie viele Romane über das Leben der Adivasis geschrieben hat, über deren animistische Tradition, was und wie die glauben, wie die leben, deren Lebensverhältnisse, deren Bedrohungen und so weiter. Und die ist als Literatin in Indien sehr bekannt, ähnlich bekannt wie Salman Rushdie oder Arundhati Roy. Und die ist auch schon auf der Liste seit Jahren für einen Literaturnobelpreis, hat man aber noch nicht gekriegt. Aber es könnte sein. Und es ist eine Initiative auch von denen, die diese Adivasi-Widerstand unterstützen, solche Literatur zu übersetzen. Das sind einzelne Romane von ihr, die übersetzt werden. Die gehen über das Alltagsleben, Lebenskultur der Adivasis. Und diese Bangasiva-Serie, ist das jetzt nur die Den Verleger kenne ich persönlich nicht. Das mit dem Verlagsnamen hat die Mahashweta Devi gar nichts zu tun. Die weiß gar nicht, dass es in dem Verlag rausgekommen ist oder erst nach Publikation. Aber es gibt sozusagen, in Deutschland gibt es so eine Struktur von Indien-Gönnerleuten. Und zu den Indien-Gönnerleuten gehört meistens, dass die irgendeinen Privatverlag aufbauen. Das ist auch so einer. Also ich habe damit nichts zu tun, aber die Initiative, die Adivasis unterstützt, die machen die Übersetzung von Mahashweta Devi. Das ist halt im Grunde so, das ist auch ein Problem. Zum Beispiel indische Literatur wird in großen Verlagen schon inzwischen seit Arundhati Roy, aber im Prinzip immer noch nicht vertrieben. Es gibt eine riesen Literaturszene, wo kaum was übersetzt wird, und was übersetzt wird, das sind halt immer sozusagen immer die gleichen spirituellen, yoga-spiritistischen Traditionen. Das wird übersetzt. Und das ist immer der gleiche Scheiß, um es kurz zu sagen. Und was nicht übersetzt wird, das ist Literatur. Zum Beispiel ist es, man kann es auch so sagen, es ist ein Skandal, dass Mahashweta Devi noch nicht von einem großen Verlag, was weiß ich, Surkamp oder so irgendwie. Das ist ein Skandal, dass das nicht von Surkamp schon längst verlegt ist. Wie kommt denn das, dass das nicht passiert? Ja, weil das Interesse dran, oder denken die, das verkauft sich einfach? Ja, da denken die, ja, also da verkauft sich ein Spiritualismus, verkauft sich besser. Wahrscheinlich auch einfach in Zukunft. Manchmal gibt es immer so Push-Faktoren, zum Beispiel in 2 Jahren gibt es in der Frankfurter Buchmesse einen Indien-Schwerpunkt und so. Da wird sicher ein bisschen was erscheinen. Ein bisschen was erscheint ja schon. So ist es nicht und so. Aber vergleichsweise mit dem, was an Potenzial da ist, ich kenne auch einen anderen Literaten, Alokaranjan Dasgupta, ich habe auch schon mal ein Buch übersetzt über Literatur, indische Literatur und so weiter. Aber was an Potenzial da wäre, wird vergleichsweise wenig übersetzt. Und das ist. Ich habe noch eine andere Frage. Die neue Regierung, die ab 2004 jetzt an der Macht ist, hat die eine andere Einstellung zum Beispiel zu diesen Staudammprojekten? Im Wesentlichen nicht. Die führen das also so weiter auf. Ja, die, also solche Projekte, die, der Modernisierungskurs, der heutige Ministerpräsident Xing, der war schon mal Finanzminister, das ist ein Neoliberaler, der war in den 80er Jahren schon mal unter Rajiv Gandhi und die Computer Boys, hat es damals geheißen, war der schon Minister und das ist ein Neoliberaler. Das wird so fortgesetzt. Das Komische ist, die BJP als hindu-nationalistische Partei hat ja auch einen neoliberalen Kurs fortgesetzt auf Wirtschaftsebene. Der Unterschied wird sein, die werden am Anfang jetzt weniger hindu-nationalistische Mobilisierung machen, was schon ganz gut ist. Oder auch jetzt der außenpolitische Kurs zu Pakistan. Es gibt wieder Busverbindungen, gegenseitige diplomatische Besuche. Das heißt erstmal, die Schwelle zum Atomkrieg ist wieder gesunken. Das ist auch schon ganz gut. Ja, das sind alles so symbolische Politiken. Aber sozusagen, wenn es wieder eskaliert, dann muss das alles erst wieder abgeschafft werden. Das mit den Sikhs habe ich, ich weiß jetzt auch nicht, ob das stimmt, aber man hat erzählt, also zumindest in der Region bis runter Delhi, dass die Sikhs eigentlich so die intelligentesten werden, während der oberen Herrscherschicht. Und dann weiß ich jetzt nicht, inwieweit die sich überhaupt unter dem Rest Indien überhaupt verbreiten, überhaupt nicht. Aber. Doch, aber die sind. Die sind die intelligentesten nicht, würde ich sagen, die reichsten sind die. Das ist halt der Punjab hier, das ist sozusagen die Kornkammer Indiens. Viele Gen-Multi-Projekte, die grüne, sogenannte grüne Revolution und so, es wurde da alles gemacht. Das ist aber in Punjab ist es zum Beispiel sowieso schon so, die haben in einem Jahr können die 3 Reisernten machen, selbst ohne jeden Dünger. Da wächst 3-mal im Jahr Früchte. Und wenn die da natürlich, das sind dann viele Schicks Landbesitzer, die sind stinkreich. Und dann haben sie noch irgendwie mit ihren Ertrag gesteigert, natürlich mit modernen erst Dünger, später dann genmanipulierten Methoden. Die exportieren dann natürlich in andere Regionen Indiens und so weiter. Und die Schicks selber ist zwar eine Minderheit, aber sehr reich und sind in angesehenen Berufen. Zum Beispiel, es ist hier schon so, in einem indischen Restaurant in der Regel gehört es einem Schick. Und du kriegst Punjabi-Essen, aber Punjabi-Essen ist nur eins von 1000 indischen Essensarten. Und weil es so viele Punjabi-Restaurants hier sind, hat man das Gefühl, das ist das indische Restaurant, das ist aber auch nur eine von 1000 Möglichkeiten. Diese Geschichte mit Gen, das stimmt, oder so, und wie stark ist das eigentlich? Oder wie stark ist die Verbreitung von diesen genetisch veränderten Kursen? Ja, schon sehr stark verbreitet, weil das schon in den 60er Jahren angefangen hat. Die erste grüne Revolution war schon in den 60er Jahren. Es gibt eine ganz starke Lobby, die natürlich immer mit dem Bevölkerungsargument kommt. Ich meine, wenn die Bevölkerung wächst und es sozusagen keine drakonische Regierungspolitik dagegen gibt, dann wird natürlich versucht, daraus Kapital zu schlagen, so viel es geht. Und die Lobby, die hat das natürlich immer als Argument. Wir haben so viele Leute, die muss man ernähren. Also muss man 3- und 4-fach produzieren und das geht nur mit genmanipulierter. Das ist ein Running Gag. Der wird bis zum Exzess. Es gibt schon Widerstand dagegen und so, aber es gibt auch eine ganz starke Lobby, die das stützt und macht und viele Sachen, die in Europa, Praktiken, die in Europa auch durchs Umweltrecht verboten sind, die sind da erlaubt. Man hat nicht so viele Folgen, sagen wir mal so, außer so, dass berichtet wird, dass die dann vielleicht doch nicht, dass die gentechnischen Produkte nicht das eingehalten haben, im Gegenteil vielleicht sehr negativ, und dass es dadurch beispielsweise zu Hungernöten Hungersnöten in der Region gekommen ist durch die gentechnischen Produkte, bleibt man nicht so egal. Naja, aber es ist zu vielen Hungersnöten, ist es auch nicht gekommen. Zum Beispiel, wo man dagegen argumentieren könnte, das ist Union Carbide und Bhopal. Aber das war 2-3 Jahre ein Skandal und dann ging es so wieder weiter. Doch beispielsweise Kampagnen oder also im Zusammenhang mit dieser Patentierung von Ideen mit diesen Mühlbaum-Geschichten und so was in der Art, wo es dann auch manchmal so Proteste von 500.000 Leuten gab, die da. 500.000? Das weiß ich nicht. Nienbaum, das habe ich schon mitgekriegt. Aber das kann ich schlecht sagen, wie stark der Einfluss von Bewegungen da jetzt irgendwie zu bewerten ist. Kann ich schlecht abschätzen. Und diese Vorreiterin auf dem Gebiet, also diese Vandana Shiva, ist das ein Name in Indien oder ist das... Ist es eher so, dass wir auf Europa da einen ganz anderen Blick haben auf die Frau, als es in Indien selbst der Fall ist? Ich würde eher sagen, das Zweite. Also die gilt unter Bewegungsleuten als Jetsetterin. Am Anfang war das nicht so. Die ist eigentlich als Aktivistin bekannt geworden durch die Chipko-Bewegung, diese Bewegung gegen Forstabholzung in Nordindien, Anfang der 80er Jahre. In der Zeit habe ich sie auch kennengelernt. Da war sie schon gut verankert in der Bewegung. Aber danach, es gibt sozusagen bei allen Aktivistinnen gibt es immer zwei Richtungen. Entweder die bleiben komplett unabhängig von europäischer Finanzierung. Und wenn man zum Beispiel, es kommt auch immer darauf an, zum Beispiel wenn man nach Indien fährt, es ist ungeheuer wichtig, sich vorher zu informieren und zu wissen, was man sucht. Wenn man uninformiert hinfährt, findest du auch die Gruppierung nicht. Die Gruppierungen, die zum Beispiel keine Spenden aus Europa annehmen, die sind auch in Europa nicht bekannt. Und man muss sozusagen wissen, dass die gibt, um die überhaupt zu finden. Und andererseits gibt es natürlich in Europa äußerst bekannte Leute, die jetsetten die ganze Zeit, das heißt, die fliegen die ganze Zeit von Indien nach Europa, treten in Europa in allen Kongressen auf und sind aber in Indien gar nicht so sehr geschätzt. Oder sind irgendwie ihrer Bewegung entwachsen. Und leider in dem Buch ein Interview würde ich heute auch nicht mehr reinnehmen, zum Beispiel von einer Frau, die Frauenbewegung, Frauenzeitung Manushi macht, die wurde eine Zeit lang in Europa sehr gehandelt als indische Frauenzeitung, Modu Kishwar, die ist in Neu-Delhi. Und da haben mir viele Leute, die ich dann besucht habe, auch gesagt, dass die auch eine Jetsetterin wäre. Also dass die nicht verankert werden in Bewegungen in Indien, aber oft in Europa auftritt, auf irgendwelchen Kongressen und im Namen eigentlich nicht legitimiert spricht. Und die Vandana Shiva hat eine ähnliche Karriere hinter sich, meiner Wahrnehmung nach oder von dem, was ich so mitgekriegt habe. Die war am Anfang verankert in der Chipko-Bewegung, ist es aber heute nicht mehr so. Es ist nicht so, dass die von allen abgelehnt wird oder so, aber von vielen, gerade von derjenigen Strömung, die eigentlich keine Gelder aus Europa, keine Unterstützung aus Europa annehmen will. Es gibt bei manchen Initiativen gibt es eine ganz starke Ablehnung. Die sagen oft zum Teil Kommunikation vor Kooperation. Als ich zum Beispiel auch nach Indien gefahren bin, immer mit dem Gesichtspunkt des Austausches, aber sozusagen jeder kämpft im eigenen Land. Das setzt schon mal voraus, es, zum Beispiel beim Atomkreislauf, Uranabbau, es gibt eine Anti-AKW-Bewegung in Europa, im eigenen Land, und es gibt eine Anti-AKW-Bewegung in Indien, jeder kämpft und so weiter. Man tauscht sich aus, aber sie kämpfen sozusagen jeder in ihrem Land. Das Einzige, was wir machen, ist sozusagen Kommunikation. Deswegen haben wir auch immer sowas wie Austausch. Ich habe einen Artikel geschrieben, die übersetzen die dann und publizieren sie und wir kriegen Artikel von denen und übersetzen die und publizieren sie. Das ist praktisch dann die Arbeit. Und die wollen keine Gelder, weil es gibt eine ganz lange Geschichte von unterstützter Entwicklungsarbeit, Entwicklungspolitik, die mit Geldern aus Europa laufen, hauptsächlich natürlich aus dem kirchlichen Bereich. So wenig Solidaritäts- und Kampagnen und Projekte es eigentlich aus der Linken zu Indien je immer gegeben hat. Indien war immer komplettes Desinteresse der Linken, wie man ja leider an der etwas eingeschränkten Zahl heute auch sehen. Ist das auch heute noch so? Das wundert mich gar nicht. Ja, das ist ganz normal, dass in einem Szenezentrum sich nur 10 für so eine Veranstaltung einfinden. Ist es bei Kirchen und so immer umgekehrt gewesen? Das heißt, wenn du Indien Solidarität gemacht hast oder so, dann warst du praktisch auf allen Treffen immer mit Kirchenprojekten konfrontiert. Und das ging erst mal los bei Patenschaften und solchen Sachen, dass man irgendwie helfen wollte, dass man ein ganz starkes Bewusstsein, hier ist alles in Ordnung, wir sind reich, jetzt wollen wir auch ein bisschen was abgeben und helfen denen. Und dann gab es sozusagen über 20, 30 Jahre hinweg diese Mentalität der Donor Agencies, also dass praktisch Leute mit einem riesen Geldbeutel in Indien rumgefahren sind, Projekte aufgebaut haben, die in totaler Abhängigkeit gehalten haben. Hieß natürlich alles Hilfe zur Selbsthilfe, ist klar. Das Geld haben sie aber trotzdem gegeben und die Mentalität war immer im Grunde, das zu erfüllen, was die Europäer wollen oder zumindest ein kleines Fassade, eine Fassade aufzubauen, damit man die nächste Geldtranche wieder hält. Und natürlich haben die meisten Projekte nie gehalten. In dem Moment, wo der Geldzufluss eingestellt wurde, sind die Projekte zusammengebrochen. Und das haben die Gruppierungen, die kein Geld mehr nehmen wollen, vollkommen kritisiert. Und das, da gibt es aber sehr viele. Also es gibt sehr viele in Indien, die die Tradition im Grunde kritisiert haben. Im Grunde sagen, die Projekte müssen sich selber tragen, selber halten und kein Geld aus Europa oder so annehmen. Nur so kann es gehen.